Ja, vielleicht sollten wir formal, also erstmal schönen guten Abend, auch von uns beiden. Vielleicht sollten wir formal erklären, dass wir tatsächlich vorlesen werden, weil wir gedacht haben, es ist leichter zuzuhören, wenn wir zwischendurch einen Stimmwechsel machen und immer einer von uns jeweils die Zitate liest. Wir werden uns einmal zwischendurch abwechseln oder zweimal zwischendurch abwechseln. Genau, und hoffen, dass er weder zu kurz noch zu lang geraten ist, der Vortrag. Aber wir können ja mal zwischendurch nach oben gucken, ob die Leute wach sind. Genau. Einfach Anzeigen geben oder sowas, wenn es nicht mehr geht. Ne? Brechen wir ab und versuchen so ins Gespräch zu kommen. Vielleicht muss man auch einmal nochmal, ich halte es nochmal schnell hoch und muss dem einbekennen, dass es leider unverschämt teuer ist. Das ist eben das Problem, die Kondition von den Kräuter. Das ist so ein Ansichtsexemplar, was ich einfach vielleicht nochmal umgebe, dass ihr Sie sich ein Bild davon machen können. Also erwerben kann man sich es eigentlich nicht, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass... Also um Klartext zu sprechen, es kostet nicht 100 Euro, man kriegt dann noch 5 Cent raus. Okay, dann fange ich mal an und du bringst die Zitate. 1894 veröffentlicht der Publizist und Theaterdramaturg Hermann Bahr seine Reportagensammlung »Der Antisemitismus – ein internationales Interview«, in der er Gespräche mit prominenten Intellektuellen und Politikern wie August Bebel oder Lord Balfour über die Ursachen der Judenfeindschaft wiedergab. In der kurzen Einleitung warnte Bahr davor, nach rationalen Gründen für den Hass zu suchen. Wer gehasst wird, tut im Grunde nichts. Die Franzosen haben dafür der Reihe nach zuerst den Preußen und dann den Juden und neuestens den Bankier gebraucht. Und es hat sich ihnen nicht um den Preußen und nicht um den Juden und nicht um den Bankier gehandelt. Es handelt sich immer nur um den Hass, um die starken Aufregungen, die er gewährt. Wenn es keine Juden gäbe, müssten die Antisemiten sie erfinden. Soweit Hermann Bahr, 1894. Bekannt geworden ist die letzte Formulierung durch Jean-Paul Sartre, der sie 50 Jahre später in seinen Überlegungen zur jüdischen Frage gebrauchte, ohne anzugeben, dass es sich dabei um eine Reformulierung eines älteren Gedankens handelte. Bahrs Essaysammlung war nicht nur am Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet, sie wurde 2005 neu aufgelegt. Trotzdem gilt das Jahr 1944 in der Antisemitismusforschung nach wie vor als der entscheidende Wendepunkt, an dem die Suche nach den Ursachen für die Feindschaft sich nicht mehr auf Eigenarten der jüdischen Minderheit oder auf einen Konflikt zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheit, sondern ausschließlich auf das Denken, die Psyche, die Haltung der Antisemiten konzentrierte. Die sogenannte Judenfrage wurde damit endgültig zur Antisemitenfrage. Uns interessierten zunächst zwei miteinander zusammenhängende Fragen. Erstens, was war bereits vor 1944 über Antisemitismus gewusst, formuliert, gedacht worden? Und zweitens, warum konnte sich dieses Wissen offenbar nicht durchsetzen? Warum konnte es von Sartre und Max Horkheimers und Theodor W. Adornos Dialektik der Aufklärung, die in der ersten Fassung ebenfalls 1944 erschien, verdrängt werden oder reformuliert werden? Zum Teil sind es die heute bekannten Forscherinnen und Forscher, die sich bereits vor dem Zweiten Weltkrieg mit den Gründen des Judenhasses beschäftigten. Es erstaunt wenig, dass wichtige Ansätze in den 1930er Jahren geprägt wurden, nachdem die Nationalsozialisten ihre antisemitische Politik etabliert hatten. Hannah Arendt hielt Ende der 1930er Jahre Vorträge über Antisemitismus. Max Horkheimer veröffentlichte 1939 in der Zeitschrift für Sozialforschung im letzten Jahrgang seinen Text »Die Juden und Europa«, in dem er einerseits Ideen vorwegnahm, die Theodor W. Adorno und er dann in der Dialektik der Aufklärung weiterentwickelten, das Bündnis von Herrschenden und Beherrschten etwa, andererseits aber noch davon ausging, dass der Antisemitismus in der totalitären Ordnung ein natürliches Ende finden werde, wenn keine Humanität, aber vielleicht doch noch ein paar Juden übrig sind. Im gleichen Jahr nahm Sigmund Freud in »Der Mann Moses und die monotheistische Religion« eine psychoanalytische Deutung des Judenhasses vor. Man kann jedoch noch weiter zurückgehen. Arnold Zweig etwa veröffentlichte 1920 den Aufsatz »Der heutige deutsche Antisemitismus«, auf den wenige Jahre später das Buch »Caliban« oder »Politik und Leidenschaft – Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften« dargetan an Antisemitismus aufbaute. Chronologisch schließt unser Sammelband mit dem Beitrag von Elisabeth Gallas über die Conference on Jewish Relations, die 1935 an der New School for Social Research eine Tagung über den Antisemitismus abhielt und lange Zeit keine Verbindung etwa zu Hannah Arendt oder Max Horkheimer und Theodor W. Adorno gehabt zu haben scheinen. Der Konferenzband Essays on Antisemitism erschien 1942. Hannah Arendt jedoch war erst in der zweiten Auflage von 1946 dann mit einem Beitrag vertreten. Galler schreibt dazu: Die Essays on Antisemitism stehen wie ein letztes Dokument der alten Zeit und lassen deshalb die Dimension dessen, was Hannah Arendt mit dem Wort vom Traditionsbruch beschrieb, ganz unmittelbar hervortreten. Die im Herzen Europas errichteten Todesfabriken durchtrennten endgültig den zerschlissenen Faden, der uns noch mit einer Geschichte von mehr als 2000 Jahren verbunden hatte. Diese Essays der alten Zeit, wie sie schreibt, rekurrierten ihrerseits bereits so vorausgegangene Forschungen zum Antisemitismus, wie etwa die Arbeiten von Konstantin Brunner und Fritz Bernstein, die wir gleich noch etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Die CW Diesendruck von der Conference allerdings skeptisch beurteilte. Was die Möglichkeiten einer Lösung des seiner Meinung nach vollständig irrationalen Phänomens des Antisemitismus betrifft, Diesendruck spricht sich gegen jede Form des Vergleichs oder der Generalisierung des Antisemitismus als eine Form der Vorurteilsstruktur gegen Minderheiten aus. Über eine erstaunliche Wiederentdeckung schreibt Bodo Kamann in unserem Band. Der Soziologe Norbert Elias veröffentlichte 1929 als junger Wissenschaftler einen Aufsatz über Antisemitismus. Obwohl in diesem Text bereits die spätere Jurationssoziologie von Elias angelegt war, schien auch sein Autor ihn vergessen zu haben, sodass der Text erst 6 Jahre nach Elias Tod zufällig wiederentdeckt wurde. Andere Intellektuelle, um die es in unserem Sammelband geht, sind heute, wenn überhaupt, nur der Fachwissenschaft bekannt. Sebastian Vogt stellt den französischen anarchistischen Wissenschaftler Bernard Lazare vor, der ab 1894, also demselben Jahr, in dem das internationale Interview mit von Hermann Bahr erschien, mehrere Bände über die Geschichte der Judenfeindschaft seit der Antike veröffentlichte und der erste war, der sich für den Hauptmann Alfred Dreyfus einsetzte. Lazars Deutung nahm zentrale Erkenntnisse der heutigen Antisemitismus-Theorie vorweg. Er schrieb 1894 in seinem Buch L'Antisemitisme, son histoire, essai. Die Nationalisten neigen dazu, die Juden als die aktivsten Verbreiter der Ideen des Internationalismus zu betrachten. Sie fanden sogar, dass jedes einzelne Exemplar dieser jahrhundertelangen Vaterlandslosen schlecht sei und dass sie durch ihre Anwesenheit die Idee des Vaterlands, das heißt jede besondere Idee des Vaterlands, zerstören. In Deutschland widmete der bereits erwähnte Philosoph Konstantin Brunner nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mehrere Bücher dem Thema. Brunner, den Franziska Krah kürzlich in der Jungle World vorstellte, ist, wie sie schon in unserem Sammelband zeigt, der Erste, der in den 1920er Jahren den Begriff des latenten Antisemitismus verwendete. Als Lösung der sogenannten Judenfrage vertrat Brunner eine radikal assimilatorische Position, wie sie etwa auch von Fritz Mautner bekannt ist, die davon ausging, dass der Judenhass bei vollständiger Assimilation quasi von selbst verschwände. Aus dieser Warte vertrat er einen hasserfüllten Antizionismus, der vor der Gleichsetzung von Zionismus und Nationalsozialismus nicht zurückschreckte. Brunner war nicht der Einzige, der den latenten Antisemitismus thematisierte. Hannah Arendt bezieht sich in den 1930er Jahren wie selbstverständlich darauf, dass Judenfeindschaft nicht immer bewusst sein muss, sondern oft latent vorhanden sei und macht ihre Auffassung mit Hilfe des bekannten Witzes deutlich, den sie zu dieser Zeit bereits als alten Witz, als ein Old Joke bezeichnete. Wer ist für alles Böse auf dieser Welt verantwortlich? Antwort: die Juden und die Radfahrer. Warum die Radfahrer? Warum die Juden? Es ist noch nicht ausgemacht, ob wir nochmal einen zweiten Band herausgeben. Wenn das geschehen sollte, wird er sicher einen Schwerpunkt auf der sogenannten belletristischen Literatur haben. Oder einfach nicht der sogenannte, sondern sogenannte schön. Aber. Seit Shakespeares Kaufmann von Venedig wird diskutiert, inwieweit Literatur dazu beitragen kann, Judenfeindschaft zu analysieren, natürlich auch umgekehrt Judenfeindschaft voranzutreiben und gleichzeitig dazu beiträgt, dass der Antisemitismus zu dem wurde, was Schüler mit Wolkow als kulturellen Code bezeichnet hat. Es gab vor 1933 aber Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die vor den Gefahren des politischen Antisemitismus warnten. 1922 veröffentlichte der Schriftsteller Hugo Bettauer den Roman Stadt ohne Juden, in dem auf bedrückende Weise die ersten Maßnahmen beschreibt, die nach einer Machtübernahme von Nationalsozialisten erfolgen würden. Das Buch kam 1924 als Stummfilm in die Kinos. Ein Jahr später wurde Bettauer in Wien von einem Rechtsradikalen ermordet. Im gleichen Jahr erschien Arthur Landsbergers Roman Berlin ohne Juden. Auch Landsberger beschreibt schon 1925 den latenten Antisemitismus. Irgendein unbehagliches Gefühl löst der Begriff Jude selbst bei denen aus, die den Antisemitismus als das Reservat geistiger Armut ablehnen. Und wir haben noch als besonderes Schmankerl eine andere Stelle, von der wir dachten, dass sie hier in diesem Ort ganz gut aufgehoben ist. Es gibt eine Agitation in diesem Roman von Arthur Landsberger, Berlin ohne Juden. Und da versucht einer der völkischen Rechten, eine Brücke zu schlagen zur radikalen Linken und argumentiert folgendermaßen: Worin besteht denn der Unterschied? Sehen Sie ihn? Ich nicht. Kennen Sie Marx, Engels, Lassalle? Haben Sie Sombart gelesen, der Sozialismus oder die Juden und das Wirtschaftsleben? Was sagt es Ihnen? Der gemeinsame Feind steht nicht rechts. Bravo! Nicht links! Er steht in der Mitte. Er heißt Kapitalismus. Kapitalismus aber heißt Internationalismus. Jauchzender Beifall. Internationalismus aber heißt Judentum. Brüllende Zustimmung. Sagen wir also den Arbeitern, wer gegen den Kapitalismus ist, der muss auch gegen den Internationalismus sein. Der Gegensatz von international ist national. Sofern ihr denkende Menschen und kein Idioten seid, müsst ihr Nationalkommunisten werden. Nationalsozialismus und Nationalkommunismus sind leicht auf einen Nenner zu bringen. Dieser Nenner kann nur lauten, und dann geht das weitere im Geschrei runter. Aber auch in den Klassikern war Judenfeindschaft ein Thema. In Robert Musils Mann ohne Eigenschaften beginnt Graf Leinsdorf mit der heute viel gehörten Wendung: Ich habe gar nichts gegen die Juden. Um da doch zu dem Schluss zu kommen: Die ganze sogenannte Judenfrage wäre aus der Welt geschafft, wenn die Juden sich entschließen wollten, Hebräisch zu sprechen, ihre alten eigenen Namen wieder anzunehmen und orientalische Kleidung zu tragen, erklärte er. Unser Sammelband ist nach Jahrhunderten gegliedert. Für das 19. Jahrhundert bilden die Beiträge eher Debatten über Judenfeindschaft ab, bei denen zwar, wie im sogenannten Berliner Antisemitismusstreit, viele Einsichten über die Gründe der Judenfeindschaft gewissermaßen abfallen. Aber erst am Vorabend des 20. Jahrhunderts werden die ersten Theorien der modernen Judenfeindschaft formuliert. Dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ursachen der Judenfeindschaft auch oder gerade im 20. Jahrhundert nie nur eine akademische, sondern stets auch eine politische war, zeigt ebenfalls der Beitrag von Franziska Krah, den wir schon erwähnt haben, die Arnold Zweig und andere im Kontext der Abwehr des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und ihrer politischen Bildungsarbeit stellt. Also aber die deutlicher systematischeren Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft kommen anscheinend, so kann jedenfalls der Leseeindruck sein, erst am Ausgang des 19. Jahrhunderts auf, als sich die Antisemitenparteien etabliert haben und auch als sich der Begriff etabliert. Dabei wäre zu beachten, dass die im 19. Jahrhundert häufig anlassbezogen gegen konkrete antisemitische Angriffe formulierten Theoretisierungen einerseits noch getragen sind vom Wissenschaftsoptimismus dieser Zeit, also der Hoffnung, durch Aufklärung den Antisemitismus besiegen zu können, sowie andererseits daher kommt, dass disziplingeschichtlich der Ort der Antisemitismusforschung noch gar nicht definiert ist. Also es gibt die Soziologie beispielsweise noch nicht als eine klar definierte, abgrenzbare wissenschaftliche Disziplin. Oder, was das auch sehr gut illustriert, ist, dass zu der Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, die für kurze Zeit, für 10, 20, 30 Jahre, über die Völkerpsychologie diskutiert wird, die Moritz Lazarus und Reim Hemann-Steinthal aufgebracht haben und die von Ludwig Fuld Anfang der 1890er Jahre gewissermaßen zu der Disziplin gekürt wird, die sich mit der Erforschung des Antisemitismus beschäftigen sollte. Vielfach stellte der Antisemitismus aber auch nur bei den Personen, die wir in den Sammelband vorstellen oder vorstellen lassen durch die Gastbeiträge, stellte der Antisemitismus nur ein Thema unter anderem dar, mit dem sich etwa jüdische Autorinnen und Autoren auseinandersetzen. Renate Birnbaum, stand der Antisemitismus nicht im Zentrum seiner Reflexion, vielmehr ergaben sich die entsprechenden Beschreibungsversuche als Nebenprodukt seines Versuchs, das Judentum national, kulturell und religiös neu zu bestimmen. Kaspar Badke in seinem Beitrag schreibt. Und eine gewissermaßen Wiederentdeckung unseres Sammelbandes ist ganz sicherlich der Zionist Fritz Bernstein, der 1926 seine Studie Der Antisemitismus als Gruppenerscheinung, Versuch einer Soziologie des Judenhasses, veröffentlichte. Bernstein, der an keine Universität angeschlossen war, wurde weitgehend ignoriert. Er wanderte nach Palästina aus, änderte seinen Namen in Peretz Bernstein und war unter David Ben-Gurion Industrie- und Handelsminister im jungen Staat Israel. Trotzdem ist er sowohl in Israel als Theoretiker des Antisemitismus als auch in Deutschland kaum bekannt, obwohl sein Buch in den 1990er Jahren nochmal neu aufgelegt wurde und auch auf Hebräisch übersetzt worden ist in den letzten 20, 30 Jahren. Bernstein benutzte den in den 20er Jahren populären Begriff der Gruppe, um Judenfeindschaft zu erklären. Wie viele andere vor und nach ihm blieb Bernstein allerdings ambivalent in der Frage, ob die Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden etwas mit dem Verhalten von ihnen zu tun habe oder sich die Feindschaft zufällig und grundlos gegen sie richtete. Auch wenn Fritz Bernstein, wie er damals noch hieß, und wie es Thomas Bleu in seinem Beitrag zeigt, die Ansicht, dass, Zitat, das tatsächliche Sein und Verhalten der Juden mit dem Phänomen Antisemitismus nichts zu tun hat, bestand gleichwohl Bernsteins zionistische Lösung in der Forderung, einen eigenen Staat, ein eigenes Territorium für Jüdinnen und Juden zu erhalten, weil sie eben doch anders seien als andere Menschen. Also in dieser Frage, sind sie es oder sind sie es nicht, sind sie anders, sind sie nicht anders, da ist er tatsächlich in seiner ganzen Untersuchung ambivalent geblieben. Und David Jüngers Beitrag in unserem Sonderband kann stellvertretend für die ganz naheliegende Frage gelesen werden, inwieweit es sich bei diesen Beschreibungsversuchen auch um eine jüdische Debatte gehandelt hat. Tatsächlich wäre es etwas klüger zu formulieren, dass in dieser Debatte, wenn sich Jüdinnen und Juden an ihr beteiligt haben, und das haben sie zu einem großen Teil, auch immer ihre eigene Zugehörigkeit bzw. ihr eigenes durch den Antisemitismus in Frage gestelltes jeweiliges jüdisches Selbstverständnis verhandelt wird. Isaac Breuer, für den das Judentum zugleich durch seine Judenliebe und als Nation bestimmt war, deutete die neue Feindschaft im 20. Jahrhundert als Schicksalszeichen, dass das Ende der Emanzipation erreicht sei. Und trotz seiner sehr religiösen Interpretation, so David Jünger, war Breuers Analyse erstaunlich modern. Indem er die Ursachen der Judenfeindschaft weder in rassistischen oder ethnizistischen Essentialismus auflöste, noch in religiösen Konfrontationen verortete, sondern die politische Entwicklung des souveränen Nationalismus als Hauptursache erkannte. Entsprechend auch das titelgebende Zitat, also das David Jünger benutzt hat für seinen Aufsatz, und das von Isaac Breuer stammt. Isaac Breuer hat nämlich die Erkenntnis formuliert, wo aber die Nationen nicht begreifen können, da hassen sie. Es ist überdies bemerkenswert, wenn auch nicht unbedingt überraschend, dass mehrere Beiträge von Personen handeln, die der radikalen Linken zuzuordnen sind. Ole Frahm stellt in seinem Beitrag über den Kunsthistoriker Eduard Fuchs eine andere Lektüre vor von dessen Buch Die Juden in der Karikatur. Das Buch erschien 1921. Und das Buch ist ja in Auszügen vor einigen Jahren wieder veröffentlicht worden im Konkretverlag und ist eingeleitet worden von Micha Brumlik, der das in erster Linie, der Eduard Fuchs in erster Linie kritisiert für die unzureichende Analyse des Antisemitismus, und Ole Frahm versucht Eduard Fuchs noch mal ein bisschen zu retten in seinem Beitrag. Herr Fuchs war Mitglied der KPD, also ganz eindeutig radikaler Linke, von dem anarchistischen Historiker Bernard Lazar, der heute weitgehend vergessen ist, haben wir schon gesprochen, an den erinnert Sebastian Vogt in seinem Beitrag. Und ich habe nicht nur mit Hajo gemeinsam die Einleitung geschrieben, sondern habe dann auch nochmal die Gelegenheit ergriffen und einen eigenen Beitrag geschrieben. Und den habe ich, ich weiß gar nicht wann, vor 2 Jahren, glaube ich, hier in Freiburg schon mal in der früheren Fassung vorgestellt. Dabei habe ich an den immer noch lesenswerten Text Thermidor und Antisemitismus von Leo Trotzki erinnert, den Trotzki 1937 geschrieben hat, der aber erst posthum veröffentlicht worden ist, nach Trotzkis Ermordung, und in dem Trotzki sehr präzise den kodierten Antisemitismus während der Moskauer Schauprozesse von 1936 bis 1938 analysierte. Also Trotzki hat durchaus eine Kritik am Antisemitismus in der Linken darin formuliert, und das, worauf, also das, was meine eigene Forschungsleistung dabei ist, ist, dass ich glaube, gezeigt zu haben oder zeigen zu können, dass Trotzkis Deutung sehr deutliche Parallelen aufgewiesen hat mit dem, was Emma Goldman und Alexander Bergmann nach ihrer Russlandreise Anfang der 20er Jahre festgehalten haben. Denn auch sie haben Gespräche mit Jüdinnen und Juden dokumentiert und haben zu der Zeit schon festgehalten, dass manche von denen besorgt waren, dass Antisemitismus wiederkehren wird, und zwar in einem neuen Gewand, also als eine Form des bolschewistischen Antisemitismus. Da taucht auch tatsächlich der Begriff des neuen Antisemitismus schon auf. Der Schwerpunkt unseres Bandes liegt auf dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, also eben vor 1944, zu der Zeit also, als sich der Begriff Antisemitismus in den europäischen Sprachen etablierte. Und trotzdem lassen wir den Sammelband aus guten Gründen mit Beiträgen zur Beschreibung zu suchen aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert beginnen, weil wir der Auffassung sind, dass der moderne Antisemitismus bereits etwa 100 Jahre vor der Erfindung dieses Begriffs als Reaktion auf die Emanzipationsforderung der Aufklärung entstanden ist. Jan Weyern zeigt in seinem Beitrag anhand von einer ausführlichen Analyse des wirkmächtigen Emanzipationsschrift Christian Konrad Wilhelm von Doms über die bürgerliche Verbesserung der Juden von 1781, wie sich die Bedeutung der rechtlichen Stellung von Zugehörigkeit in der modernen Sozialordnung verändert hat. Für die Rechtsposition im Staat ist nun nicht mehr zuerst die Ungleichheit der Religionszugehörigkeit entscheidend, sondern die gemeinsame Zugehörigkeit zur Gattung Mensch. Juden können Bürger wie die Christen sein, weil sie wie diese Menschen sind. Was sich dabei nach Ansicht von Weyand im Übergang hin zu einer modernen Sozialordnung, für die jetzt nicht mehr, wie in der Ständegesellschaft, die Loyalität zu einem Stand oder einer religiösen Gruppierung an erster Stelle steht, sondern die individuelle Loyalität zum Staat verändert, sei also nicht das Verständnis der Zugehörigkeit selbst, sondern deren Bedeutung für die Stellung in der Sozialordnung, was sich verändert. Während im ausgehenden 18. Jahrhundert Gegner und Befürworter der Emanzipation der Juden gleichermaßen eine projektive Wahrnehmung des gegenwärtigen, als negativ erlebten Zustands der jüdischen Bevölkerung teilten, unterschieden sich grundlegend in dessen Begründung. In der Perspektive von Dom, aber auch von Herder und anderen, stellt sich die vom christlichen Ständestaat verweigerte Gleichberechtigung als Ursache für die wahrgenommene Verdorbenheit der Juden dar. Weyern führt dazu weiter aus. Die traditionell etablierte Legitimation der unterschiedlichen Rechtsstellungen von Christen und Juden aus der unterschiedlichen Religionszugehörigkeit stellt sich nun als Antisemitismus dar. Dies ist systematisch der ideengeschichtliche Ort der Entstehung einer Theorie des Antisemitismus. Also das ist so die große These, die Jan Weyern in seinem Beitrag im Band vertritt. Denn Dom begreift die von ihm ebenso wie von anderen Aufklärern unterstellten ungeselligen Neigungen der Juden als Folge der Judenordnung, die als Folge christlicher Judenfeindschaft beschrieben werden. In Doms Beschreibungsversuch stellt Judenfeindschaft also ein religiöses Phänomen dar. Seine frühe Theorie des Antisemitismus ist eine des religiösen Judenhasses, den er mit der geforderten Emanzipation überwunden glaubt. Für den erst in den Debatten um die Emanzipation und deren vehemente Zurückweisung entstehenden modernen Antisemitismus, etwa in den Schriften von Rüß und Fries, bietet Doms Beschreibungsversuch insofern keine Erklärungskraft. Seine Leistung liegt, wie Weyern schreibt, vielmehr darin, den ersten und in meinen Augen zentralen Schritt auf dem Weg zu einem Erklärungsmodell gegangen zu sein, in dem Dom die Praxis des Umgangs der christlichen Regierungen mit den Juden als Form von Judenfeindschaft begriffen hat, hat er die Grundannahme moderner Theorien über Antisemitismus formuliert. Antisemitismus ist nicht aus dem Handeln der Juden, sondern aus dem der Judenfeinde zu erklären. Und etwas anders geht Agnieszka Pufelska in ihrem Beitrag die Sache an, denn sie betont in ihrem Beitrag nochmal stärker die Ambivalenzen der europäischen Aufklärung, wenn sie zum Beispiel daran erinnert, dass die Texte einiger christlicher Aufklärer nicht frei von projektiven, negativen Vorstellungen von Juden sind. Für Voltaire etwa gehörten die Juden einer minderwertigen Menschenart, einer semitischen Rasse an, die vom Willen zur Fortpflanzung und zum Geld bestimmt sei. Immanuel Kant schrieb in seiner Anthropologie in einer längeren Fußnote, wie Pufelska referiert, die unter uns lebenden Palästinenser seien aufgrund ihres Wuchergeistes in den Ruf des Betruges geraten. Es handle sich bei ihnen um eine Nation von Betrügern und Kaufleuten. Aus Pufelskas Sicht markiert die Aufklärung jedoch ebenfalls den Übergang von einem theologisch legitimierten Antijudaismus hin zu einer säkularisierten und pseudowissenschaftlich legitimierten Judenfeindschaft. Ihr Beitrag verweist bereits darauf, wie sehr das wissenschaftliche Feld zugleich ein Austragungsort des Antisemitismus und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus darstellt und darüber hinaus, dass beides wiederum nicht von der politischen Debatte über den Antisemitismus zu trennen ist. Prominent kann dabei an Moritz Lazarus' luzide Replik auf Heinrich von Treitschkes infamen Beitrag Unsere Aussichten von 1897 in den preußischen Jahrbüchern erinnert 79. werden. 1879. Der eine in vielfacher Hinsicht wegweisende Kritik des Antisemitismus enthält und, wie Marcel Stötzler in unserem Band äußert erstaunlich weitsichtig und radikal den Rahmen liberaler Diskurse des 19. Jahrhunderts hinter sich lässt. Lazarus hatte erkannt, dass die Judenfrage in Deutschland in Wirklichkeit eine deutsche Frage sei, die sich auf die Haltung und Mentalität der Deutschen und nicht auf ein behauptetes kollektives jüdisches Verhalten beziehe. In welchem Maße der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit den Antisemitismus kennzeichnet, zeigt sich nicht zuletzt an einer der bekanntesten antisemitischen Headschriften des frühen 20. Jahrhunderts, Otto Weiningers Geschlecht und Charakter. Und hier gibt es eine sehr originelle Interpretation, nämlich an diesem Beispiel von Otto Weininger führt Christine Achinger vor, wie eine als wissenschaftliche Studie verbrämte Hassschrift sich an einigen Stellen als Selbsterkenntnis lesen lässt. Bemerkenswert erscheint dabei vor allem Weiningers Einsicht in die Funktionsweise von Projektionen. Wie man im anderen nur liebt, was man gerne ganz sein möchte und doch nie ganz ist, so hasst man im anderen nur, was man nimmer sein will und doch immer zum Teile noch ist. Wer immer das jüdische Wesen hasst, der hasst es zunächst in sich. Dass es im anderen verfolgt, also dass er es im anderen verfolgt, ist nur sein Versuch, vom Jüdischen auf diese Weise sich zu sondern. Er trachtet, sich von ihm zu scheiden dadurch, dass er es gänzlich im Nebenmenschen lokalisiert und so für den Augenblick von ihm frei zu sein wähnen kann. Der Hass ist ein Projektionsphänomen wie die Liebe. Der Mensch hasst nur, durch wen er sich unangenehm an sich selbst erinnert fühlt. Vielleicht sollten wir noch sagen, dass der Beitrag betitelt ist mit man hasst im Juden, was man an sich selber hasst. Genau, also eine sehr, sehr genaue Erkenntnis. Genau, das ist diese ganze Ambivalenz von Weininger wird natürlich da an dieser Stelle, glaube ich, schlagartig deutlich, ne, das Projektionsphänomen. Ja, jetzt ist so, glaube ich, der Moment gekommen, wo man schnell mal in die Runde blicken kann, ob wir noch mal drauflegen, draufsatteln und noch so eine etwas ausführlichere Lektüre von einem Beitrag, der gar nicht im Band steht, sondern in der Zukunft, vielleicht mal erscheinen könnte, zu Theodor Lessing, ob wir das noch machen sollen oder wie so Ihre, eure Aufnahmekapazitäten so sind. So. Also es ginge noch mal 20 Minuten oder so. Gibt keinen Widerspruch, dann machen wir das. Weil man muss, ne, 7 Sekunden. Achso, 7 Sekunden-Regel, alles klar. Gut, unser Sammelband beansprucht nicht vollständig zu sein. Da wäre eine ganze Menge noch zu benennen, zum Beispiel fehlt Friedrich Nietzsche, also als jemand, über den unbedingt hätte gearbeitet werden müssen. Ebenso blieb ein Beitrag zu Analysen der Judenfeindschaft aus dem Konservatismus des Deutschen Kaiserreichs, leider ungeschrieben, war mal angedacht, aber kam nicht zustande. Auf die Lücke zur belletristischen Analyse des Antisemitismus haben wir bereits verwiesen. Und jetzt wollen wir an dieser Stelle sozusagen stellvertretend ausführlich auf Theodor Lessings scharfsinnige Analyse des Antisemitismus eingehen, die der Philosoph und Journalist schon unter dem Druck des politischen Scheiterns der Weimarer Republik 1932 in einem Sammelbuch veröffentlichte, an dem sich auch Antisemiten wie Wilhelm Stapel, Hans Blüher oder Ernst von Wollzogen beteiligten. Mit dem Titel seines Beitrags, Die Unlösbarkeit der Judenfrage, greift Lessing die Terminologie dieser ambivalenten Publikation auf und weist zugleich die Implikationen des Terminus Judenfrage damit zurück, indem er die Behauptung einer solchen Frage mit ihrer Unlösbarkeit konfrontiert. Die postulierten Widersprüche der Juden, also es geht dann immer darum, natürlich es gibt so ein zweiseitiges Vorwort oder sowas und das hat natürlich Lessing gelesen und Lessing weiß genau, in welchem Kontext er sich hier bewegt, also insofern ist es natürlich ein Interventionstext, ein strategischer Text, wo er auf diese spezifische Situation auch reagiert. Also die postulierten Widersprüche der Juden entstehen für Lessing erst beim Versuch, Zitat, mit Mitteln der Sprache und denkend an die jüdische Frage heranzutreten. Im Rahmen seiner Gegenüberstellung von Geist und Leben verortet er so das Problem auf Seiten des Geistes, der mit seinen sprachlichen Kategorien erst die Unterscheidungen hervorbringt, die dann zu Widersprüchen führen. Ohne es explizit zu machen, deutet Lessing hier in seiner vitalistischen Terminologie bereits Prozesse des semantischen Otherings an, die als notwendige Voraussetzung von Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verfolgung von Gruppen in Erscheinung treten. Während Lessing dabei einerseits Zuschreibungen, also die Außenperspektive auf Juden, aufgreift, versammelt er jedoch auch Widersprüche, die sich auf unterschiedliche jüdische Selbstwahrnehmungen beziehen. Mit dem Paradoxon der Behauptung, das Leben werde auf Vernunft gestellt, Wer zugleich die Vernunft dem Mythos dienen solle, kombiniert Lessing Positionen, die sich zum einen auf Hermann Kohns Darstellung des Judentums als einer Vernunftreligion beziehen könnten, sowie zum anderen auf zionistische Modelle einer Neubegründung jüdischer Staatlichkeit in Palästina aus dem Geiste mythischer Gemeinschaftsbildung. Zunächst evoziert er in rhetorischer Zuspitzung eine Erlösungsantisemitische, ich benutze hier den Ausdruck von Saul Friedländer, das wird so von ihm nicht benannt, Perspektive als pragmatische Lösung, also es gibt hier auch sarkastische Passagen von ihm, eine, die vorgeblich dem leichtesten Weg folgt. Am einfachsten also wäre es, die 12 oder 14 Millionen Juden totzuschlagen. Illusionslos weist Lessing auf die Möglichkeit des Umschlags latenter Gewalt, die in der Semantik antisemitischer Texte anzutreffen ist, in den Massenmord. Ohne die Autorschaft zu nennen, greift der illustrierend denunziatorische Tiervergleiche etwa von Eugen Düring auf, der Juden unter anderem als Schlangen oder Raubtiere bezeichnete. Nach diesen die Endlösung erschreckend vorwegnehmenden Ausführungen verwirft Lessing Vorschläge zur Assimilation, für die er unter anderem Konstantin Brunner nennt. Von Brunner unterschied ihn vor allem dessen Analyse der Ursachen des gegenwärtigen Antisemitismus, die in den Worten Andreas Kilchers, Zitat, mit der Diagnose des postemanzipatorischen Antisemitismus unfreiwillig übereinkam. Denn Brunner hielt ebenso wie Walter Rathenau eine vermeintlich noch immer mangelhafte Assimilation der Juden für eine zentrale Ursache des Antisemitismus. Dieser Perspektive wirft Lessing vor, im Grunde die Selbstaufgabe zu fordern. Zugleich bricht Lessing auch nicht einfach eine Lanze für die Lösungsversuche der Zionisten, denen er die gleichen Methoden der Militarisierung und des Rassenhochmuts vorwirft. Schließlich verwirft er auch eine bolschewistisch-kommunistische Lösung. Im Unterschied zu einer früheren positiven Einschätzung der russischen Oktoberrevolution, also einige Jahre davor, der zweiten und dritten Auflage seines Hauptwerks Europa und Asien, verweist er jetzt auf die offensichtlich antijüdische Perspektive des bolschewistischen Parteiprogramms. Sämtliche Nationen gewährleistet es die Erhaltung ihrer Feste, Sitten, Bräuche, Riten, Sprachen, Idiome, Dialekte. Nur gerade den Juden nicht. Die eben nicht als Nation gedacht wurden. Zentraler Vorwurf ist zudem, dass eine solche Lösung vom Konkreten der gegenwärtigen Verhältnisse, vom Lebendigen, wie er schreibt, absehe. Aber auch die von der jüdischen Orthodoxie eröffneten Perspektiven böten keine Lösung, sondern verstärkten nur das Chaos. Ihnen unterstellt Lessing den Grundwiderspruch, national und nicht national zugleich zu sein. Die Rabbiner dieser Richtungen würden einerseits von den Gemeinden verpflichtet, Zitat, für die Rückkehr ins gelobte Land und für das Erscheinen des Messias zu beten, zugleich aber alles zu tun, um genau dies zu verhindern. Der Antagonismus zwischen betendem und arbeitendem Israel bestehe nicht nur in der Diaspora, sondern auch in Palästina. An der Klagemauer weinen und wimmern die Frommen um Auferstehung des Volkes. Nebenan auf den Äckern arbeiten die Palästinenser an dieser Auferstehung. Als Gegenstück zu diesen jüdischen Orientierungen bezeichnet Lessing die Lösungsversuche durch Evangelisation, Innere Mission und Massentaufen. Lessings Zurückweisung dieser damaligen Aktualisierung des traditionellen antijüdischen Vorwurfs der Verstocktheit ist knapp gehalten. Das Judentum werde darin auf ein religiös-metaphysisches Phänomen verkürzt. Dabei sei ein Großteil der Juden heute weder im tieferen Sinne religiös noch jüdisch-national. Also es wird klar, er bezieht natürlich eine assimilierte Position, aber es ist wichtig, glaube ich, es war uns wichtig, diese Debatten, in denen dann ein solcher Beschreibungsversuch entsteht, eben die relativ genau nachzuzeichnen. Wir können darüber vielleicht danach nochmal gleich sprechen. Lessing zieht an dieser Stelle bereits aus der Vielzahl der fremd- und widersprüchlichen Selbstzuschreibungen, den resignativen und vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohung durch den Nationalsozialismus in der Endphase der Weimarer Republik, mehr als nachvollziehbaren Schluss, dass der Jude immer auf verlorenem Posten stehe. Konsequenterweise stellt er verschiedene Formen des Judenhasses vor, wie er darin in Übereinstimmung mit Konstantin Brunner den Antisemitismus unter Vermeidung des antijüdischen Kampfbegriffs nennt, bevor er einen eigenen Vorschlag als lebensphilosophischen Perspektivwechsel unterbreitet. Im Selbstverständnis des ausgehenden 19. Jahrhunderts als Verbindung von positivistischer Wissenschaftlichkeit, Nationalismus, Fortschrittsgläubigkeit und Entwicklungsdenken, Revolution, sei es eine Modeerscheinung gewesen, die Juden als unwissenschaftlich, ohne wissenschaftlichen Geist sowie als retardierendes Moment anzusehen. Illustrierend hat Lessing die Namen des Theologen Wilhelm Bender, Paul de Lagarde, Justus Stuart Chamberlain und Eugen Düring. Mit Düring hat er sich sein ganzes Leben lang auseinandergesetzt. Bender zitiert er mit den Sätzen: Der Jude hat in der Wissenschaft nichts geleistet. Er ist irrational. Er ist Asiat und Orientale. Er ist der ewige Romantiker. Strategisch verfolgt Lessing das Ziel, den Judenhass, Antisemitismus, durch ein Aufzeigen der widersprüchlichen Zuschreibungen, mit denen die jeweilige Projektion des Jüdischen operiert, zu entlarven. So folgte dieser Generation von Antisemiten, die den Juden Unwissenschaftlichkeit zum Vorwurf machten, jetzt umgekehrt eine Generation, deren Ehren- und Würdeworte, Zitat bei Lessing, sich nicht mehr auf Wissenschaft, sondern auf das Irrationale, das Leben, den Mythos oder das Kosmische bezögen. Der Judenhass, der Hans Blüher und Ludwig Klages etwa, handle von einer den Juden jetzt speziell zugeschriebenen Übergeistigkeit, die als Zerstörung der aufgeladenen metaphysischen Konstruktionen aufgefasst würde. Dass ein vermeintlicher Gegensatz von Leben und Geist auch für Lessings eigene lebensphilosophische Orientierung lange Zeit bedeutungsvoll blieb, findet an dieser Stelle keine Erwähnung. Als Erklärungsansatz zieht Lessing seine Formel von der Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen heran. Gleich ursprünglich mit dem Unbehagen sei die unlösbare Frage, aus der wiederum Hass und Neid resultiere. Auch wenn hier unklar bleibt, was genau das Unbehagen und die unlösbare Frage eigentlich auslösten, ist sein Blick auf instrumentelle Formen von Geschichtsschreibung bemerkenswert. Am Ende stehe eine Logificatio post festum, also eine nachträgliche Sinngebung, die Lessing interessanterweise als erlösende Geschichtsklitterung bezeichnet. Damit nähert sich sein Essay dem Topos der Vergangenheits- oder Erinnerungspolitik an, im Terminus, den Norbert Frey im Hinblick auf unterschiedliche Weisen, die nationalsozialistische Vergangenheit für gegenwärtige Zwecke zu instrumentalisieren, bekanntlich in die Diskussion eingeführt hat. Für die erlösende Geschichtssplitterung erscheint Lessing die veränderbare Auffassung vom Urchristentum ein naheliegendes Beispiel. Während es dem 19. Jahrhundert noch als Judenchristentum galt, sei der Fortschritts- und Entwicklungsglaube durch die Evolutionslehre von Charles Darwin in Misskredit geraten. Von nun an schilderte man die Geschichte des Christentums und der Kirche als die Trauergeschichte eines Abstieges. Jetzt wurde das Urchristentum umkodiert und als arisch postuliert und die Kanonisierung des Christentums durch Paulus als Verfallsgeschichte dargestellt. Paulus, apostrophiert als der Semit, habe das Irrationale rationalisiert und damit eine Entwicklung eingeleitet, die in dieser Perspektive als Verrat am Urmythos erscheine. So konnte selbst der bekanntlich gegen die Juden wetternde Martin Luther noch als Jude charakterisiert werden. Weil er nicht heidnisch, hellenisch, dionysisch irrational genug fühlte. Völlig zu Recht bezeichnete Lessing diese schematisierte Behauptungskette als sehr modern. Lessing bezieht auch eine komparatistische Perspektive mit ein, wenn er aus der antisemitischen und antideutschen Publizistik des katholischen Intellektuellen Henri Massis zitiert, einem engen Freund und Wegbegleiter von Charles Maurras, dem Begründer der rechtsextremen Action Française und deren zentraler Ideologe. Massis hatte Sätze formuliert wie: Der Jude ist irrational wie ein Germane. Als weitere Beispiele für gegenwärtige Erscheinungsformen des Judenhasses nennt er auch den österreichischen Marxisten Otto Heller, dem er zuschreibt, dass bei ihm der Jude als das Ergebnis des kapitalistischen Zeitalters gelte, während er bei Werner Sombart umgekehrt als Begründer des kapitalistischen Zeitalters erscheine. Schließlich verknüpft er seine vielschichtige Darstellung verschiedener von Antisemiten, Apologeten des christlichen Gnadendogmas und jüdischen Organisationen formulierten Lösungen der Judenfrage mit einer Grundfigur seiner eigenen Philosophie, dem Europa und Asien bestimmenden Gegensatz von Seele und Geist, den er hier aber als zusammengehörig präsentiert. Das ist so ein bisschen immer das Komplizierte, dass er eben als Philosoph mit dichotomen Begriffen arbeitet, aber die anders als sie eben häufig in der antisemitischen Kodierung eben nicht als ausschließende Gegensätze, sondern als irgendwie vermittelte Gegensätze denkt. Kann man lange drüber sprechen. Gegen den Einwand, man könne nicht Erde und Geist zugleich sein, konstatiert er. Aber wir sind eben beides. Die Beharrung auf einem Eigensein, das jeden Menschen ausmache, wird hier von Lessing gegen verschiedene konkrete Formen der nur von Juden geforderten Anpassung gesetzt. Jeder Mensch ist der Schnittpunkt einander ausschließender Kreise. Der lebendigste wäre der, welcher an allen Kreisen teilhat, wie alle an ihm. Und das ist etwas völlig anderes als Synkretismus, Assimilation, Angleichung, Synthese. Wir bewähren und bewahren uns nicht dadurch, dass wir uns wie Juden des Zentralvereins vor der Obrigkeit, vor den Christen, vor den Germanen empfehlen, uns verteidigen, unsere Leistungen anführen und uns durch Werke nützlich machen. Wir bewähren und bewahren uns einzig durch die Schönheit und Würde unseres Eigenseins, durch die tiefe Sicherheit unseres jüdischen Schicksals, das eben Schicksal ist, vielleicht tragisches, vielleicht heroisches Schicksal, ganz gewisslich aber kein Entweder-Oder, kein Sowohl-als-auch, kein Widerspruch, keine Dialektik, Kontroverse, Ambivalenz. Alles echte Menschenleben ist ein traumhaft sicheres, kindersicheres Dahinschreiten an Abgründen. Was Lessing in dieser Passage formuliert, ist radikal, hellsichtig und nicht zuletzt auch sehr mutig. Radikal ist die Zurückweisung jeglicher Assimilation, gleich ob sie vom Zentralverein, dem Staat, christlicher Judenmission oder den völkischen Antisemiten gefordert werde. In seiner Analyse des gegenwärtigen Antisemitismus kommt Lessing offensichtlich zu dem Schluss, dass durch Assimilation kein Antisemitismus verhindert und auch keine sonstige Lösung der Judenfrage erzielt werden könne. Diese Überzeugung aber stand im Zentrum von Konstantin Brunners Schriften, wie wir schon erfahren hatten, zum Judenhass, dessen vitalistische Begrifflichkeit ebenso wie dessen Stil Nietzsches Lebensphilosophie und auf Henri Bergson verwiese. Lessings Essay kann daher auch als Versuch verstanden werden, innerhalb des heterogenen Feldes lebensphilosophischer Argumentationen eine Position zu formulieren, die weder notwendig antisemitisch, dafür wäre das Beispiel Ludwig Klages, ein Schulfreund von Lessing, der dann Lessing aber zum Fall machte, also den er schon 1904 graphologisch untersuchte, und da fängt das sozusagen an mit Klages Antisemitismus, also wird es irgendwie deutlich, noch assimilatorisch antizionistisch, wie bei Konstantin Brunner, ausfallen muss. Schon im Jahr vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten und bevor Robert Welsch angesichts des NS-Boykotts jüdischer Geschäfte im April 1933 als Chefredakteur der jüdischen Rundschau dazu aufrief, tragt ihr mit Stolz den gelben Fleck, ist bei Lessing zu lesen: Ihr wollt uns den gelben Fleck der Schande anheften? Tut es. Wir tun es selbst. Freiwillig. Wir tragen ihn als Ehrenzeichen. Seine Analyse des Antisemitismus ebenso wie der Zumutungen einer Assimilation, die selbst noch in ihrer kommunistischen Variante den Untergang des Judentums, das ist der Titel von Hellers Studie, forderte, geht einher mit einem illusionslosen Eintreten für die Würde der einzelnen Jüdinnen und Juden und des jüdischen Kollektivs. Also soweit die etwas ausführlichere Lektüre, das ist eigentlich ein kurzer Text von vielleicht so 8 Seiten, der aber meines Erachtens, glaube ich, ganz gut klar machen kann, worum es insgesamt in dem Band geht, nämlich darum, die Komplexität von Debatten nochmal deutlich zu machen, auf die eben ganz unterschiedlich reagiert wurde. Und Lessing bringt hier sehr, sehr vieles zusammen, und deswegen kann er nur so ein bisschen exemplarisch stehen. Ja, zum Schluss unserer notwendig fragmentarischen einführenden Bemerkung seien noch 2 Beobachtungen angefügt. Zum einen erlaubt die in den Beiträgen unseres Sammelbandes vorgenommene Perspektivierung auf die Antisemitismusforschung noch vor ihrer eigentlichen Institutionalisierung einen Einblick in sich wandelnde historische Konstellationen, in denen sich sowohl der Gegenstand des Antisemitismus wie auch die jeweilige wissenschaftliche Annäherung veränderte. Wissensgeschichtlich zeigen sich unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge, wie etwa die Völkerpsychologie, was wir schon gesagt haben, als vielversprechende Instrumentarien zur Beschreibung des Antisemitismus, die ihre Erklärungskraft später jedoch wieder verlieren. Und zum anderen ist die disziplingeschichtliche Pointe unseres Sammelbands, dass die Wissenschaft des Judentums und der Antisemitismusforschung ursprünglich zusammengehörten, weswegen der Band mit gewissem Recht in der Schriftenreihe des Berliner Zentrums jüdische Studien erschienen ist. Vielen Dank. Danke.